1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, die Freitagnacht, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Vielleicht können wir auch uns ein wenig darüber unterhalten, wie ihr es findet, dass Präsident Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat. Findet ihr das gut oder seid ihr da eher skeptisch? 0800 220 5050. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Corinna und die ist 47. Guten Morgen, Corinna. Hallo, Domian. Ja, Corinna, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Also es geht darum, dass ich so ein bisschen Probleme habe. Also in der Hinsicht, dass eine langjährige Freundschaft, eine 30-jährige Freundschaft... 30 Jahre? Ja, 30 Jahre mit meiner Schulfreundin auseinandergebrochen ist. Warum? Ja, weil sie seit 2 Jahren bei den Zeugen Jehovas ist. Das wäre noch nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich Anfang des Jahres 3-mal Bluttransfusionen nehmen musste aufgrund einer Krankheit. Und ja, Zeugen Jehovas damit große Probleme haben, wenn jemand Bluttransfusionen nimmt. Ja, ich weiß, ja. Ja, und somit auch leider meine damalige Schulfreundin. Und ich habe sie dann auch mal gefragt. Ich habe gesagt, ja, wie wäre es denn jetzt, wenn dein Kind so etwas bräuchte? Ja. Würdest du dieses verweigern? Da hat sie mir wirklich krass gesagt, ja. Ja, ja. Und hat mir zum Vorwurf gemacht, dass ich Bluttransfusionen genommen habe. Ach, so weit ging es auch. Also, das ist mir schon klar, dass die Zeugen Jehovas das bei sich selbst ablehnen und bei ihren Kindern zum Beispiel, wie du gerade sagtest. Aber in einer Freundschaft, und du bist nicht bei den Zeugen Jehovas, deshalb hat sie dich angegriffen, dass du das gemacht hast. Ja, also es ist dadurch wirklich zu Komplikationen gekommen, sage ich mal. Und ich habe dann immer wieder irgendwelche SMS bekommen, die dann daraufhin... ging eben halt, Jehova und so, der ist der Einzige, der okay ist, also so sprich die Wahrheit sagt. Ich bin auch gläubig, das möchte ich jetzt auch sagen, aber es ist eben halt nicht... Wie hat sie denn versucht, dich davon zu überzeugen, dass du auf diese Bluttransfusion verzichten sollst? Ja, Wachtürme geschickt, unter anderem. Ja, was steht denn also da konkret drin zu dieser Thematik? Gar nicht so viel, sondern nur, dass es eben halt, weil das Blut verseucht ist, darf man, weil es eben von einem anderen Menschen ist, darf man das nicht nehmen, ist eben halt verseucht. Ja. Und ist eigentlich sündig. Ist das so ein Quatsch, dass man überhaupt gar keine Lust hat, darüber ernsthaft zu diskutieren. Was mich aber jetzt wirklich erschüttert, ist, dass eure 30-jährige Freundschaft, ist die daran zerbrochen letztendlich? Ja, letztendlich auch, weil sie sich auch so verändert hat durch die Zeugen Jehovas. Verstehe. Also, was für eine Erkrankung hattest du? Ich hatte bzw. habe eine akute, chronische Colitis ulcerosa, also Dickdarmentzündung. Ja, das heißt, und die war damals richtig krass, also richtig ein dicker Schub. Schwere Erkrankung, das heißt, wenn du die Bluttransfusion nicht bekommen hättest, was wäre dann gewesen? Wäre langfristig gewesen, dass ich dann nicht mehr da wäre. Das heißt, du wärst gestorben. Und deine Freundin wäre es, deiner Freundin wäre es dann lieber gewesen, dass du tot bist. Weil es in ihrem Glauben wäre. Weil es ihrem Glauben gemäß wäre. Ja, letztendlich, wenn man so krass sieht, wäre für mich, muss ich dir sagen, auch die Freundschaft der Boden komplett entzogen. Wenn mein Freund, mein bester Freund so etwas zu mir sagen würde, dann würde ich sagen, tschüss. Ja, war ja nicht beste Freundin. Das ja, gut. Achso, aber es, ja, waren, es aber war gute Freundin. Gute Freundin, genau. Ich bin fassungslos. Ich meine, dieses Thema haben wir sehr oft in den Medien immer und immer wieder schon gehört. Wir haben auch in dieser Sendung oft schon drüber gesprochen. Man kann dann nur fassungslos davor stehen und man kann es nicht begreifen. Man kann es wirklich nicht begreifen. Es ist so ich verstehe auch nicht, dass solche Menschen, Entschuldigung, so einer Gehirnwäsche sich unterziehen. Also sprich, das war wirklich eine bodenständige, ja, rationale Frau letztendlich und sehr selbstständig. Und dann kommen da so tausend Klöpfe, wo man sich wirklich nur noch an den Kopf packt und sagt, kann nicht sein, ja. Du sagst, dass sie 2 Jahre bei den Zeugen Jehovas ist. Seit 2 Jahren. Als sie dort eingetreten ist oder als sie sich den Zeugen angenähert hat, war deine Freundin da in einer Krise, Lebenskrise, Sinnkrise? Weißt du das? Eigentlich war sie immer irgendwie so auf einer Suche, sage ich mal. Ja. Aber nee, Krise direkt kann man nicht sagen, nein. Ja. Hat sie denn versucht, dich dann auch zu überzeugen und dich mit da rein zu saugen in diese Kreise? Sie hat, sag ich mal so, mir viele Traktate immer wieder geschickt, auch dann meiner Tochter, als die mal so ein bisschen schräg drauf war, sag ich mal, also normal schräg, wie es halt pubertierende Kids sind, hat sie dann uns da bombardiert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt reicht's ja, weil ich kann von diesem ganzen Kram, ich habe dann mal irgendwann gesagt, okay, ich lese mal. Aber nach den ersten 2 Seiten habe ich die Krise gekriegt und habe die Dinger nur noch weggeschmissen. Ja. Ich kann dir sagen, ich habe ja auch schon in dieser Sendung erschütternde Anrufe bekommen von Menschen, die ausgetreten sind, die so die Innensicht mir geschildert haben. Auch von Eltern, die erzählt haben, dass ihre Kinder, wie ihre Kinder dort Gehirn gewaschen wurden und so weiter. Also ich bin da auch mehr als skeptisch in dieser Gruppe. Ja, vor allen Dingen, dass das ein eingetragener Verein mittlerweile ist, dass der nicht mehr offiziell als irgendeine Sekte so gilt, sondern wirklich als, also das erschüttert mich tierisch. So, also. Das Verhältnis ist somit jetzt komplett zerstört zwischen euch beiden, zerschnitten. Ja, es gibt also von meiner Seite her, weil ich habe mehrere Versuche gemacht, sie irgendwo mal wieder so, wie soll ich sagen, mal auf einen richtigen Gedanken zu bringen. Aber es bringt einfach nichts. Also da könnte ich auch hier gegen meine Wände rennen. Das wäre der gleiche Effekt. Also leider. Es tut einem irgendwo schon weh. Ja, weil klar, 30 Jahre lassen sich nicht einfach weg. Ja, natürlich nicht. Aber du hast ihr hoffentlich irgendwie so ein Signal gegeben, dass du, sollte sie sich vielleicht irgendwie mal anders orientieren, für sie da bist und dass die Türen offen stehen. Klar, auf jeden Fall. Ja, also so ein Mensch bin ich dann doch noch. So, jetzt wünsche ich dir gute Besserung. Du bist immer noch etwas erkrankt an dieser Erkrankung, oder? Ja, man lernt damit leben, sag ich mal. Ja. Wird mich immer begleiten, aber ist okay. Ja, wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, und weiter geht es mit Daniela, 45 Jahre alt, und Tom, 49. Stimmt das? Ja, hallo. Ja, das ist erstmal Daniela. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Daniela. So, über was reden wir? Ja, wir reden über Wife-Sharer. Über Wife-Sharer? Ja. Was ist das dann? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe im Englischen. Du hattest gestern jemanden, der bei dir angerufen hatte, einen Mann, den seine Frau mit seinem, wie soll ich das ausdrücken? Ja, der wollte zugucken, wie seine Frau mit einem anderen Typ pennt. Richtig. Und der wollte daneben sitzen und sich aufgeilen. Ja, und den das also richtig scharf macht. Den das richtig scharf macht. Dass seine Frau eben das tut, sich also mit anderen Männern vergnügt. Ja. Und er halt auch gerne, mal gerne dabei sein möchte. Und das nennt man Wife-Sharer? Jein, also ein Wife-Sharer ist in dem Begriff ein Mann, der es also mag, wenn er es weiß, sieht, mitmacht, dabei ist, wie seine Frau es mit einem anderen Mann macht. So, nun kombiniere ich gerade mal ein bisschen klug. Hier ist ja auch noch Tom, Tom 49. Ist Tom gar dein Partner oder dein Mann? Das ist mein Mann. Ja, und praktiziert ihr diese sexuelle Spielart? Ja, wir praktizieren das zusammen. Also wir haben das damals mal, wir sind also jetzt schon fast 30 Jahre zusammen. Ja. Und haben in unser Liebesspiel halt auch Spielzeuge mit einbezogen. Und vor ungefähr 6 Jahren gestand mir mehr oder minder mein Mann, dass dieses Sexspielzeug, also sprich der Vibrator, in seinen Gedanken ein Mann wäre. Dass er also gedanklich immer schon einen Mann dabei hatte. Ja, ich muss eben kurz zwischenfragen, sonst vergesse ich es. Du sagst 30 Jahre zusammen, dann ist das ja eine absolute Jugendliebe. Da war er, warst du 15? Ja, ich war knapp 16 und er war 19. Ah ja. Na gut. So, also er hat sich vorgestellt, der Vibrator ist ein Kerl. Richtig. Und da hast du gesagt, na gut, dann können wir daraus auch einen Kerl machen. Und ja, so weit waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also Wir haben uns dann auch mal intensiv natürlich darüber unterhalten und haben das immer wieder ins Liebesspiel mit einbezogen, sodass er das dann auch quasi geäußert hat, wenn wir diese Spiele machten. Und sind dann irgendwann auf den Gedanken gekommen, das Ganze einfach mal auszuleben. Ja, und habt euch einen Mann gesucht dafür? Richtig. Wie habt ihr den gesucht und wo? Im Internet. Also so ganz normal, Chatraum und so. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass ihr das erste Mal gemacht habt? Ungefähr 6 Jahre. Ah ja, schon 6 Jahre. Und seitdem praktiziert ihr das immer wieder? Ja, allerdings mehr im Swingerclub, auch ab und an privat, aber richtig ausleben tun wir es zum Teil halt im Swingerclub. Ach so, wie geht denn das dann? Zieht ihr beide euch dann mit einer dritten Person in ein Einzelzimmer zurück oder wie läuft das? In der Regel machen wir es so, wenn wir also im Club sind, dass wir also erstmal so schauen, was sind für Männer da, weil Paare interessieren uns also nicht, sondern also nur rein Männer. Ja. Und manchmal, aber eher selten, kommt ein Mann direkt auf einen zu, unterhält sich schon mal mit jemandem und dass man dann vielleicht zusammen auf irgendeine Spielwiese geht. Ja. Also wir bevorzugen da keine abgeschlossenen Räume, sondern dann eher eine offene Spielwiese. Also da können dann auch noch andere Leute zugucken. Richtig, können zugucken oder können, wenn wir es bejahen, auch mitmachen. Ja. Und aber wenn wir also jetzt auf eine Spielwiese gehen und es ist kein Mann bei uns, dann dauert es vielleicht 1-2 Minuten und dann ist in der Regel sind da etliche Männer. Die einen schauen halt nur zu, die anderen versuchen halt erstmal durch sanftes Streicheln, das ist ja dieses, was halt so ist. Da wollen die sich ranpirschen. Ja, die müssen erstmal einen nur sanft an irgendeinem Körperteil streicheln, Hand oder Arm. Ach so. Und wenn man dann die Hand nicht wegweist, also wegschiebt von demjenigen, das ist die Spielregel. Darf mitmachen. Das muss ich mir merken fürs nächste Mal. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber lass uns mal, interessanter finde ich das noch, wenn das bei euch zu Hause stattfindet. Ihr habt im Internet einen Mann rekrutiert, der Typ kommt zu euch nach Hause. Ja, den tun wir also nicht zuerst zu uns nach Hause holen. Also wenn, dann treffen wir uns erstmal irgendwo in einem neutralen Ort. Ach so, ein bisschen reden, beschnuppern, angucken, ob der so auch dein Typ ist. Genau. Genau. Und kurioserweise ist das ein neutraler Ort, das würdest du nie vermuten. Das haben wir also festgestellt, wo man sich also ungehemmt unterhalten kann, weil da dort so ein Wechsel stattfindet, diesem Restaurant, und zwar im McDonald's. So. Ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Ja, weil die Leute, die sind so konzentriert, da reinzugehen, zu essen und wieder zu gehen, dass es dort niemanden interessiert, was man redet. Das ist auch schon erschreckend. Da muss ich, wenn ich demnächst mal wieder in so ein Lokal gehe, mal Augen und Ohren aufhalten, was da an den Tischen gesprochen wird. Vielleicht sitzt da Daniela und Tom. So, jetzt habt ihr euch beschnuppert und du hast ihn für gut befunden. Der muss dir ja gefallen. Du musst den ja scharf finden, den Typ. Ja. So, und dann trefft ihr euch aber zu Hause. Wir müssen beide. Also bei uns ist es also so, sowohl im Swingerclub, als auch wenn wir jemanden zu Hause einladen, sagt einer von uns beiden nein. Ich verstehe. Dann ist das okay. Ich hörte gerade im Hintergrund den Tom sagen, beide. Gib mir den Tom doch mal netterweise, Daniela, wir reden gleich weiter. Ja. Jo, hallo Domi. Hallo Tom, schön, dass du auch da bist. Also, der muss dir auch gefallen, du musst den Typ auch gut finden. Ja, genau. Bist du so ein bisschen leicht bi angehaucht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, aber trotzdem muss es ein guter Kerl sein, der dir irgendwie auch zusagt. Genau. Ja. So, dann vereinbart ihr ein Treffen. Ist das denn bei euch zu Hause? Am Anfang haben wir es im Hotel gemacht. Ja, jetzt kann es aber auch schon mal zu Hause stattfinden. Ja. So. Ist auch egal, ob das im Hotel oder zu Hause ist. Wie geht denn das dann ab? Beschreib das mal. Geht das schnell dann zur Sache, wenn der Typ kommt? Nee. Er tut also meistens recht lange sich unterhalten. Oh, ist das nicht langweilig? Nee, ich glaube, das gehört dazu. Wie lange muss man da reden, bevor es losgeht? Nee, sagen wir mal, vielleicht eine halbe Stunde so. Okay. Trinkt was dabei. Ja. Und ja, dann geht man halt ins Bett, mehr oder minder. Passiert das in eurem oder auf eurem Ehebett? Ja. Ja. So, dann geht ihr dann alle drei in das Schlafzimmer. Ihr seid, ich stelle mir das gerade vor, die Szene, ihr seid alle drei noch angezogen. Und dann, wie geht's weiter? Ja, da wird sich ausgezogen. Alle drei ziehen sich sofort aus? Ja. Du auch? Ja. Obwohl du ja nur guckst? Nee, ich mache auch mit. Ach, du machst auch mit? Ach so, ich hatte gerade verstanden, dass du auch nur scharf darauf bist zu gucken. Nee, also mir gefällt es natürlich mehr, wenn ich zugucken kann. klar. Aber Wer fängt denn deine Frau mit dem Typ zuerst an und du mischt nach einer gewissen Zeit mit? Oder geht's gleich sofort alle drei zusammen? Es kommt auf den Mann drauf an. Ja. Weil nicht alle Männer mögen es, wenn noch ein Mann dabei ist. Ja, aber der hat sich ja auf euch eingelassen und muss das wissen dann. Richtig, ja. Ja. Nur man merkt es deswegen auch das Gespräch. Man merkt es, ob er das mag oder ob er das nicht so gerne mag. Ja. Wenn ich jetzt merke, dass der halt einer ist, wo okay sagt, aber ne, bitte nicht mich anpacke oder so, weil sie meisten meinen, dass ich halt auch bi wäre oder so. Und dann halte ich mich ein bisschen zurück, ja. Sagen wir mal so. Aber es kann im Eifer des Gefechtes passieren, dass du ihn auch schon mal anfasst. Nein. Nee. Also nee. Da ist klare Trennung zwischen den beiden Männern. Da wird nicht mal ein bisschen gekrabbelt oder so. Nee. Wie kommt das eigentlich, wenn du überhaupt keinerlei Bi-Ambitionen hast? Warum turnt dich das an, dann mit einem anderen Typ deine Frau zu belustigen? Ja, wie das damals bei mir ausgebrochen, sagen wir mal so, oder wo ich die Vorstellung hatte, habe ich ehrlich gedacht gehabt, irgendwie tickst du nicht mehr richtig. Ne, weil die Vorstellung ist irgendwo nicht normal. Ja. Ich habe also bestimmt 2 Jahre, wo ich gebraucht habe, um das in den Kopf reinzubekommen. Ja. Kannst du es denn erklären, was dich daran so geil macht? Vielleicht der Besitz. Der Besitz? Ja, das, von der Frau. Ja, dass du das Gefühl hast, das ist meine Frau. Ja. Und ich... Bin sie ich habe die Gewalt darüber, wie weit oder was. Genau, du hast die Macht, du kannst sagen, soweit, das kannst du machen, Junge, und dann ist Schluss. Genau. Aber der Chefochse im Ring bin ich. Ja, so ungefähr. Ja. Ja. Ja, okay, kann man vielleicht in gewisser Weise nachvollziehen. Ne? Ja. Ich weiß es nicht, ob das so zutrifft, aber ja. Es ist halt ein absolut geiles Gefühl, wenn man sieht, wenn die Frau halt da das mit einem anderen Mann macht. Ja. Kann das auch schon mal passieren, jetzt sehr intim gefragt, dass ihr beiden Männer gleichzeitig zusammen sind? Ja, klar. Ja, kann passieren. Also, ja, das kommt öfters vor, klar. Wie heißt das bei McDonald's? Sandwich, ne? Kann man da ganz gut kaufen. Nee, ne? Das machen wir nicht. Das macht er nicht. Also, verstehe. Also anal, nein, so. Überhaupt nicht. Okay. Also was halt möglich ist, dass halt Geschlechtsverkehr und gleicherzeit Oralverkehr oder so. Ach so. Aber alles, hoffe ich, gut geschützt. Ja, natürlich. Ja. Ja. Tom, dank dir zunächst oder grundsätzlich und gib mir netterweise die Daniela nochmal. Ja, hallo. Wie ist denn das dann für dich, Daniela, so von zwei Rackern da verwöhnt zu werden? Also ich finde das toll. Ja. Also ich kann da nicht genug kriegen, ehrlich gesagt. Also wir hatten im Club einmal eine Szene gehabt, da waren wir und noch ein paar Pärchen und viele Männer. Ja. Komischerweise waren an dem Tag, was in diesem Club eigentlich nicht üblich ist, sehr viele Männer da. Mhm. Also so 7, 8, 9 Männer waren da gewesen. Mhm. Und irgendwie haben die an dem Abend wohl alle kein Pärchen abgekriegt oder keine Frau. Wir sind dann gegen 11 Uhr, der Club, der Schloss gegen 12 Uhr, das war mitten in der Woche, sind wir auf die Matte und hatten eigentlich so mit 1, 2 Männern gerechnet. Und dann hatten wir im Nachhinein ein richtiges Problem. Weil da waren dann plötzlich 6 Männer da. Ja, einmal. Das ist doch für... Mein Mann hat so die Panik gekriegt, dass er quasi nur noch kontrollierte, wo welche Hand und wo welches Teil irgendwo bei mir hinging und nur noch mehr oder minder dem absoluten Kontrollzwang unterlegen war, mich da also wirklich regelrecht manchmal zu verteidigen, dass nicht irgendetwas passiert, was wir beide nicht wollten. So dumm und Gomorra. Ja. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn ich mich in dich hineinversetze, ist das natürlich ein Eldorado, ne? Wenn du von 4, 5, 6 tollen Kerlen verwöhnt wirst. Ja, zumal. Was will Frau mehr? Ja, zumal das Gefühl auch, wenn man weiß, dass der eigene Mann das auch geil findet. Genau, und der auch noch auf dich aufpasst, dass da nicht irgendwas Komisches passiert. Ja, genau, also dann kann man sich da vollkommen hingeben und Man kann es ja auch Gangbang nennen, ne? Oder? Ja, das war ein Gangbang. Ja, das war Gangbang. Die Überleitungen sind fließend, ne? So. Das war also so ein Gangbang, dass die also wirklich diese 12 Uhr dann überschritten haben und wir dann gegen 12:30 irgendwann gesagt haben, hier Leute, hallo, die haben schon seit einer halben Stunde eigentlich zu, wir müssen jetzt mal Schluss machen und die dann fast abgedreht sind, die Männer. Nein, und noch weiter. Wie viele Orgasmen hast du bekommen? Also so viele bekomme ich da jetzt nicht, aber so zwei oder drei waren es mindestens. Ist oder? Ja nicht schlecht. Ist ja nicht schlecht. Ne? Ja. Also ich bin nicht so eine, die jetzt am laufenden Bande Orgasmen kriegt, weil es bei mir auch relativ schwierig ist, mir den Orgasmus zu bescheren. Ah ja. Aber ich merke schon, dass ihr beiden Süßen, Daniela 45 und Tom 49, dass ihr da sehr viel Spaß habt und euer Sexualleben doch sehr belebt wird, ne? Durch diese Spielart. Auf jeden Fall. So, und es ist immer wieder Abwechslung dabei. Es kommt, man lernt so viele nette Menschen kennen. Ja. Also man lernt natürlich auch ne, einige, wo da sich daneben benehmen. Ja, ja. Aber gut, das gibt's überall. Das gibt's wir überall. Haben in Swingerclubs bezüglich haben wir von Swingerclub zu Swingerclub, also von dem einen zum nächsten Besuch, nach jedem Besuch neue Grenzen gesetzt. Ah ja. Und immer wieder und immer wieder. Und man lernt immer wieder. Immer wieder was Neues erfahren und was Neues gelernt. Daniela und Tom, ich danke euch beiden sehr. Ja, ich würde dem jungen Mann, der Mann, der bei dir da anrief, würde ich das auch mal raten, das vielleicht mal mit seiner Frau zu besprechen. Ja, er wird sicher. Wie es wäre, wenn sie als Pärchen in einen Club gehen. Ja. Und sich dann im Club, das sehen wir auch öfters, dass Männer und Frauen dann getrennte Wege gehen. Ja. Ja. Und die sich dann die Wege trennen. Sie sucht sich halt einen netten Mann und dann kann er die ganze Sache von außen beobachten. Okay, pfiffiger Hinweis, vielleicht hat er zugehört und er denkt drüber nach. Ich danke dir und euch sehr herzlich und wünsche weiterhin rundherum viel Spaß. Ja. Tschüss, Daniela. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ne? Ciao, tschüss. Mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, ich hatte ja vorhin schon mal gefragt nach dem, nach unserem amerikanischen Präsidenten Obama, wie ihr das findet. Ich frage euch nochmal, wie findet ihr, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat? Hannelore, 55. Morgen Hannelore. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ich werde mit der Situation mit meinem Mann nicht fertig. Er ist Alkoholiker. Wie lange schon? Schon vor meiner Zeit, also weit über 20 Jahre. Ah, ihr seid 20 Jahre zusammen verheiratet? Wir sind 21 Jahre verheiratet, ja. Ja, vor deiner Zeit schon. Das heißt, die ganze Ehe hast du mit einem Alkoholiker dann verbracht? Ja, nur wo ich geheiratet habe, habe ich es nicht gewusst. Er hat sich gezügelt eine ganze Weile. Mhm. Nur wo wir dann verheiratet waren, da kam das ans Tageslicht. Ja. Ja. So, wie ist die Situation heute? Heute ist es so, dass aufgrund eines Ereignisses wir zwei getrennte Wohnungen haben. Was war das für ein Ereignis? Mein Mann ist mit einem Küchenbeil auf mich losgegangen. Mit einem Küchenbeil? Ja, genau. War im Suff? Ja, im Suff. Ein Küchenbeil ist ja ein das ist ganz schön arger stark. Gegenstand, ja. Ja. Hat er dich verletzt? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich konnte ihn abwehren, weil er so ziemlich unsicher war auf seinen Beinen. Und das war das Ereignis, weswegen du gesagt hast, wir müssen getrennte Wohnungen. Hier ist jetzt Schluss. Ja. Das kann ich nicht mehr akzeptieren. Wie lange liegt dieses Ereignis zurück? Ungefähr dreiviertel Jahr. Mhm. Und jetzt? Ja, und jetzt lebt er im Nachbarhaus. Mhm. Und ist Diabetiker und Alkoholiker. Das verträgt sich ja nun gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und er hatte sein ganzes Geld vertrunken. Steht bei mir plötzlich in der Wohnungstür und sagt, hast du was zu essen für mich? Mhm. Da schicke ich ihn natürlich auch nicht weg. Ne? Hab ihm was gegeben, aber ich kann ja eins und eins zusammenzählen. Das heißt, Diabetiker kann nichts essen, fällt ins Koma und dann gibt's ihn nicht mehr. Mhm. Und daraufhin habe ich ihn per Psych-KG nach Langenfeld einweisen lassen in die Psychiatrie. Mhm. Da hat er denn 13 Tage Entgiftung gemacht, mhm. ist jetzt letzten Sonntag wieder nach Hause gekommen ja. und trinkt weiter. Mhm. Jetzt habe ich aber das Problem, wie kann ich mich davor schützen, also seelisch schützen, dass ich da nicht immer wieder die gleiche Situation dann habe. Ich meine, den ersten großen Schritt und richtigen Schritt, den du gemacht hast, war ja, dass du aus der Wohnung rausgegangen bist. Das also er ist gegangen. Achso, du bist nicht gegangen. Nee. Das heißt, du hast das eigentlich viel, viel, viel zu lange alles mitgemacht, sag ich mal. Ja. Viel zu lange. Vom Verstand her ist mir das vollkommen klar. Mhm. So wie du das bei deinem Mann schilderst, ist da ja fast alles verloren an Hoffnung. Ja. Wenn der jetzt nach der Psychiatrie wieder angefangen hat zu saufen und ist Diabetiker, wie alt ist er? 54. 54 erst? Ja. 54 erst. Geht natürlich keinem Beruf mehr nach, wird er nicht mehr können. Die letzten 6 Jahre sieht er fast gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Das heißt, der Mann ist auf dem besten Wege dazu, sich tot zu saufen. Ja, so sieht es aus. Und vermutlich kann niemand, schon gar nicht du, ihn davon abhalten. Nee. Du hast ja schon etwas sehr Verantwortungsbewusstes getan, nämlich du hast ihn einweisen lassen und da sind erste Hilfs- und Notmaßnahmen ergriffen worden, aber es hat alles nichts genutzt. Nee, aber ich werde mit der Situation auch nicht fertig, dass ich das gemacht habe. Warum? Ich weiß nicht, mein Mann ist im Grunde genommen sehr sensibel und ich denke mal, das hat ihn sehr verletzt. Das macht überhaupt nichts. Mensch, Hannelore, ich glaube, du musst mal die Augen aufmachen, wenn du über 20 Jahre mit ihm verheiratet zusammen warst, 23 Jahre mit einem Alkoholiker zusammen warst, könntest du mir wahrscheinlich Stunden erzählen von Vorkommnissen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was vorgefallen ist. Das ist wohl wahr. Das glaube ich. So. Er hat mich massivst beschimpft. Er hat dich massivst beschimpft. Ja. Du hast gesehen, was er sich selbst antut. Ja. Und du hast mitbekommen, dass er selbst nicht die Notbremse zieht. Ja. Also er hat 3 stationäre Langzeittherapien schon hinter sich, die alle nicht gefruchtet haben. Die nicht gefruchtet haben oder er ist dann wieder rückfällig geworden. Genau. Mhm. So, ich vermute mal, dass du sowieso lange schon alles Mögliche getan hast, was man tun kann. Die bittere Erkenntnis oder die bittere Tatsache bei Alkoholikern ist ja, dass man sie fallen lassen muss. Ja. Dass man sie fallen lassen muss, weil du nichts, das weißt du. Du weißt, dass du nichts tun kannst. Ich weiß es, vom Verstand her weiß ich es, aber ich kann vom Gefühl her nicht. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Ja. Wie ist denn das jetzt? Er ist jetzt wieder zu Hause. Hat er sich seitdem bei dir gemeldet? Er hat sich gemeldet, ja. Was wollte er? Er hat sein Insulin noch bei mir deponiert, weil das Geld vom Hartz IV für seine Möbeleinrichtung ist noch nicht da. Mhm. Sonst geht das Insulin kaputt. Wie, warum geht das kaputt? Wenn das... Das muss gekühlt lagern. Ach so, weil er keinen Kühlschrank hat. Ja, genau. Mhm. Also er ist richtig unten. Er ist ganz unten, Er ist fast in der Gosse, kann man sagen. Ja, richtig. Wenn du mit ihm redest oder mit ihm geredet hast, wie stellt er sich denn selbst seiner Situation? Wenn er nüchtern ist, sieht er das alles ein. Mhm. Aber anscheinend sieht er es nicht wirklich ein. Mhm. Na, ich denke mal, dass das Lippenbekenntnisse sind. Mhm. So, jetzt hat er das Insulin, hat er bei dir. Das heißt, er kommt zu dir. Ja. Redet ihr dann auch miteinander oder gibst du ihm das Zeug und Tschüss? Nein, wir reden schon miteinander. Nur wenn er getrunken hat, dann kommt er halt nicht hierher. Mhm. Das macht er nicht. Mhm. Hast du darüber nachgedacht, dass du, wenn er jetzt einen Kühlschrank hat und das Insulin selbst lagern kann? Ja. Ja. Die Verbindung ganz zerschneidest zwischen euch beiden? Ich weiß nicht. Ich habe eben gesagt, wenn er noch mal eine Langzeittherapie macht und er bleibt trocken, dann gäbe es eventuell noch mal eine Option zusammenzukommen. Okay, das finde ich eine gute Ansage. Aber dann musst du dich auch radikal daran halten und dann Schlussstrich ziehen. Mhm. Du sagst natürlich, dass du das emotional nicht kannst. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du da so involviert bist in all diesen vielen Jahrzehnten, dass das wirklich schwierig ist. Ich würde dir dringend eine Unterstützung anraten, dass du dir eine psychologische, eine therapeutische oder eine Selbsthilfegruppenunterstützung suchst. Ja. Ich bin ja selber auch schwer erkrankt durch den Alkoholismus von meinem Mann. Was hast du? Ich bin schwer depressiv. Ah ja. Mhm. Ich bin jetzt 2,5 Jahre krankgeschrieben. Mhm. Ich war 3 Monate in der Tagesklinik, in einer psychosomatischen. Das heißt, dann ging es mir eine ganze Zeit lang besser und jetzt geht es mir im Moment wieder schlecht. So, das heißt, der Kerl, ich spreche mal so despektierlich über deinen Mann, der Kerl hat dich mit seiner Erkrankung auch nach unten gezogen, in eine Erkrankung hinein. Ja, so ist es. So ist es, ne? Mhm. Bist du denn zurzeit in einer Behandlung, einer therapeutischen Behandlung? Ich mache eine Verhaltenstherapie, also einmal in der Woche. Mhm. Ich vermute mal, dass das nicht ausreicht in dem Fall. ich würde dir gerne jetzt eine Beratung zukommen lassen von meiner Psychologin, was du konkret gut tun könntest. Das wäre prima. Darüber hinaus würde ich dir vielleicht auch noch einen Tipp gerne mitgeben wollen. Du kennst die anonymen Alkoholiker. Ja. Das kennst du. War dein Mann schon mal in einer solchen Gruppe? Ja, er war bei der AA, aber da kommt er nicht zurecht. Das kann ich er möchte in eine andere Gruppe. Gut. Aber wir reden jetzt nicht mehr über deinen Mann, sondern über dich. Es gibt auch Selbsthilfegruppen von den anonymen Alkoholikern für Angehörige von Alkoholikern. Ja. Sowas wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da bist du mit Leuten zusammen, die das gleiche Schicksal erleiden oder erlitten haben wie du. Ja, das ist dann nicht schlecht. Da könnte man reden. Kann man reden, man kann Gedankenaustausch machen, sich gegenseitig Tipps geben und so weiter. Mhm. Wir werden dir einmal diese ganzen Infos an die Hand geben, Hannelore. Ja, super. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, die ruft dich jetzt gleich an. Ja. Dir wünsche ich viel Kraft, dass du wirklich eine wirkliche Grenze zu deinem Mann ziehen kannst. Wenn es auch noch so hart ist und wenn es bedeutet, dass er ganz untergeht. Mhm. Aber es ist so bedenklich, dass du eben auch so angeschlagen bist und es darf nicht noch schlimmer für dich werden, nur weil es bei ihm schlimmer wird. Ja. Hallo, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Rosi, 19. Guten Morgen, Rosi. Ja, schönen guten Abend. Hallo, Rosi. Heißt du wirklich so? Ja. Ja? Ungewöhnlicher Name für eine 19-Jährige. Ja, ist mein Spitzname. Ein Spitzname. Du heißt wirklich? Rosemarie. Rosemarie, wie schön. Ja. Rosemarie. Um was geht's denn? Aber, ja. Du musst mit dem Telefon irgendwie mit dem Handy näher ans Fenster gehen. Die Leitung ist ganz wackelig, ich höre dich nicht. Ist es besser jetzt? Du musst jetzt mal ein bisschen reden. Um was geht's denn? Also, ich bin jetzt in meinem letzten Schuljahr, also ich bin 12. Klasse. Ja. Und ich bin ungefähr seit 2 Jahren in meinen Klassenlehrer verliebt, den ich allerdings schon seit der 7. Klasse habe. Den du schon seit der 7. Klasse hast? Ja, also er war vorher nur mein Fachlehrer. Ja. Und seit der 10. ist er mein Klassenleiter, Klassenlehrer. Ah, ja. Und seit 2 Jahren verliebt. Ja, also... Ja, am Anfang war mir das selbst noch nicht so klar, aber Weiß er das? Also ich weiß nicht, ich habe versucht, das ziemlich oft anzudeuten und ihm das vielleicht ein bisschen rüberzubringen, ohne jetzt aufdringlich zu werden. Ja. Und ich bin mir selbst nicht ganz sicher, ob er das selber weiß, aber... Aber er hat in keinerlei Weise darauf reagiert. Ich weiß nicht, ob ich mir da einiges einrede, aber in Gesprächen, die wir hatten, war ja schon sehr zutraulich und wir haben oft über vieles geredet so, aber... Da redet man sich gerne auch ein bisschen was ein, vor allen Dingen, wenn man sich so lange kennt. Du kennst den Mann so lange und der kennt dich so lange, da ist man natürlich auch ein bisschen vertraulicher miteinander. Wir waren halt schon oft auf irgendwelchen Klassenfahrten zusammen und dann war es halt oftmals so, dass wir am Abend noch... alle zusammen gegessen haben und so. Und er hat sich halt schon explizit mit mir beschäftigt und wir haben uns unterhalten. Und aber es ist noch nie was passiert. Bitte? Es ist noch nie was passiert. Nee. Das nicht, aber? Ich glaube, dass ich so naiv bin und das irgendwie falsch einschätzen kann. Ich denke schon, dass es wirklich, also ich habe das Gefühl, dass er auch irgendwie Gefühle für mich hat, ja. Gut, aber das ist nur wirklich ein Gefühl. Es wurde noch kein klares Signal gesetzt. Er hat noch nie irgendetwas dergleichen zu dir gesagt. Nee. So. Wie alt ist der Mann? Also ich weiß es nicht genau, aber ich schätze ihn auf Mitte 30, Ende 30, ja. Mitte, Ende 30? Mhm. Ja. Und weißt du was über seine Verhältnisse? Ist er verheiratet, verliebt, verlobt? Darüber hat er noch nie gesprochen und auch keinen... Ja. Aber sonst spricht sich doch in der Schule rum irgendwie. Wir wussten immer früher alles so, vieles. Ich weiß nicht, also keiner weiß wirklich darüber Bescheid. Also meine Schüler wissen das auch nicht. Deine Mitschüler? Meine Mitschüler wissen auch nicht, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat. Und wenn wir uns unterhalten haben, da... Ob er vielleicht schwul ist, weiß man auch nicht. Oh, ich will dich jetzt nicht verschrecken, aber ich meine, man muss ja jeden Gedanken denken. Es kann ja alles sein. Darf ich mir kurz eine Zigarette anmachen? Ja. Ja, solange du mir hier nicht die Luft verpestest, soll es mir egal sein. Mhm. Ich hoffe, du musst jetzt nicht vor Schreck eine Zigarette anmachen, weil ich dich auf einen Gedanken gebracht habe. Weil ich habe halt noch nie wirklich mit jemandem darüber sprechen können. Also ich hab eine Freundin, mit der kann ich darüber reden. Mhm. Also die ist halt ein Jahr älter als ich. Mhm. Und die ist seit 2 oder 3 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Der ist auch Anfang 30. Was sagt denn die Freundin zu der ganzen Geschichte? Bitte? Was sagt denn deine Freundin zu dieser Geschichte? Also ich habe das Gefühl, dass sie die Einzige ist, die mich versteht. Und sie ist da auch ein bisschen distanziert, weil sie der Meinung ist, ich sollte das Ganze vielleicht auch vergessen, weil es halt, wie gesagt, mein Lehrer ist. Zu dieser These würde ich spontan natürlich auch erstmal neigen, aber du bist ja nicht mehr lange seine Schülerin. Ja, aber ich meine, falls er wirklich die gleichen Gefühle hat wie ich für ihn, dann kann ich mir das trotzdem nicht so einfach vorstellen, weil ich meine, das spricht sich ja auch in der Schule rum, was er vielleicht für eine Freundin hat oder mit wem er halt eine Beziehung führt. Und du sprichst von dem Fall, wenn du nicht mehr auf der Schule bist. Jetzt könnte das, du sprichst für den Fall, dass du dann irgendwann nicht mehr auf der Schule bist. Oder wie meinst du das? Wie gesagt, ich habe bald meine Schule beendet und Dann wäre er ja frei, dann könnte er ja machen, was er will. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das trotzdem so schulintern geheim bleibt. Das wäre dann ja auch egal, wenn du nicht mehr auf der Schule bist. Ja, das ist schon richtig, aber wie gesagt... Aber soweit müssen wir ja gar nicht spekulieren. Die Grundsatzfrage ist ja erstmal, ob du dich da in eine Sache reingesteigert hast, was durchaus sein kann. Ob der Typ überhaupt ansatzweise an dir interessiert ist, wissen wir nicht. Ich sag dir, wenn man verliebt ist und wenn der andere einen gerade nicht anranzt und sich wirklich demonstrativ abkehrt, kann man in jeder kleinen Geste irgendeine Interpretation reinlegen. Das ist gefährlich. Da kann viele Kleinigkeiten, die nett gemeint sind, haben dann irgendwie ein besonderes Gewicht. Du bist 19 Jahre alt. Hast du denn noch keinen anderen Freund gehabt? Doch, das habe ich schon gehabt, aber das ist das erste Mal so, dass ich richtig das Gefühl habe, dass es was Ernstes sein könnte. Und mit ihm jetzt, mit dem Lehrer? Ich fühle mich halt schon irgendwie älteren Männern... Okay, dagegen ist auch nichts einzuwenden. Wie lange waren denn deine Beziehungen bisher? Maximal ein Jahr. Ja gut, das ist ja schon viel. Wie viele Beziehungen hattest du? So 3. Ja gut, das ist schon eine ganze Menge. Wie lange bist du jetzt schon solo? 1,5 Jahre ungefähr. Ja, 1,5 Jahre. Und seit 2 Jahren bist du verliebt in den Lehrer. Wie hast du das eigentlich gemerkt, dass du in den Lehrer verliebt bist? Wie merkt man das, wenn man schon so jemanden so lange kennt und plötzlich geht das dann plong und dann gehen einem die Augen auf und man sagt sich, wow, der ist es? Also wie gesagt, als ich mich verliebt habe, dann hatte ich ja noch meinen Freund. Mhm. So habe ich gerade auch gerechnet, ja. Ich habe halt, wie gesagt, auch mit meinem Freund damals Schluss gemacht, weil ich halt gemerkt habe, dass ich keine Gefühle mehr für ihn hatte. Und ich konnte halt nur noch an meinen Lehrer denken. Und ich war auch regelrecht froh, zur Schule zu gehen und im Unterricht zu sitzen. Und ich verstehe. Das war noch nicht genau die Antwort auf meine Frage. Wie hast du das gemerkt, dass du plötzlich in ihn verliebt bist? Bitte? Ich sag, das war noch nicht die Antwort genau auf meine Frage. Wie hast du es bemerkt, dass du in ihn verliebt bist? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwas einrede, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, ich habe mich halt für ihn interessiert und ich habe das Gefühl gehabt, dass er das erwidert und dass er mit mir flirtet und dass er einfach... wir sind ungefähr 30 Schüler in einer Klasse und ich habe das Gefühl, dass er einfach die ganze Zeit auf mich fixiert war. So. Und das hat mir irgendwie ein bisschen sicher gemacht. Okay, jetzt da stochen wir natürlich im Nebel, da können wir nichts sagen. Wie lange bist du jetzt genau noch in der Schule? Meine Prüfungen sind jetzt in einem halben Jahr. In einem halben Jahr? Ja. So, da würde ich dir einfach raten, jetzt hast du so lange ausgehalten, du hältst dir das halbe Jahr auch noch aus. Weil vorher läuft sowieso gar nichts. Weil er in Teufels Küche käme, wenn er sich darauf einließe, so er denn Interesse hat. Gar nicht wollen. Also das wäre mir auch. Also, ja. Ja, das ist alles. Das geht alles nicht. So, und wenn du aus der Schule raus bist, dann musst du halt mutig. Hallo? Hallo? Hallo? Jetzt bricht die Leitung ganz weg. Hallo, bist du noch da, Rosi? Hallo, Rosi? Jetzt ist die Leitung weg. Das ist ärgerlich. Na egal. Falls du es im Fernsehen oder im Radio zuhörst, Rosi, dann musst du halt, wenn das halbe Jahr rum ist, dann musst du mutig sein und ihn ansprechen. Nur so geht es. Mehr kann man da nicht tun, finde ich. So, Richard, 22, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Richard. Guten Morgen. Was ist los? Mein Vater ist gestorben am Mittwoch. Er hat vor 4 Wochen die Diagnose bekommen, dass er Speiseröhrenkrebs hat. Und war dann jetzt in Behandlung und hat eine Chemotherapie angefangen und alles. Und am Dienstagabend hat er dann angefangen, Blut zu husten und sowas. Und Mittwochnacht oder früh im Fünf haben wir den Notarzt gerufen. Mhm. Und er hat ihn in die Klinik mitgenommen und dort ging es ihm dann eigentlich, er ist relativ gut, aber die Schwestern haben dann halt gesagt, er liegt auf einer ganz normalen Station und alles. Und am Mittwochmittag hat er dann einen schweren Herzinfarkt gehabt und war dann einfach alles zu viel. Und keine Chance mehr gehabt. Ich vermute mal, da du erst 22 bist, war dein Vater auch noch sehr jung. Er wäre jetzt am Heiligabend 52 geboren. 52. Das ist natürlich der absolute Schock. Er hat erst vor 4 Wochen die Diagnose gestellt bekommen. Das heißt, vorher war alles okay und normal und gesund. Das nicht. Also er ist schon seit fast 20 Jahren Diabetiker gewesen, hat auch schon immer Probleme. Ich sag mal, hat auch schon eine Niere rausbekommen und hat Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Und er hat dann halt vor 5, 6 Wochen hat er auf einmal Beschwerden gekriegt. Er konnte nicht mehr richtig essen, er konnte nicht mehr, er hatte Schmerzen im Brustkorb beim Schlucken und überall. Und das wurde halt so schlimm, dass er gar nichts mehr runtergekriegt hat. Hm. Und ist er dann zu verschiedenen Ärzten gegangen und die haben dann halt die Diagnose gestellt. Und Speiseröhrenkrebs. Er hat die Diagnose selbst auch erfahren. Ja. Wie hat er sie aufgenommen und verkraftet? Also ich muss sagen, ich bin letztes Jahr von zu Hause rausgezogen, bin zum Studieren weggegangen, 400 Kilometer. Und als er dann die Diagnose bekommen hat, alles, da war ich nicht hier zu Hause, da war ich dann an meinem Studienort. Und als ich dann davon erfahren habe, bin ich dann nach Hause gefahren. Ja, also ich muss dazu sagen, es war halt relativ schnell klar, dass man da nichts mehr machen kann, dass halt keine Heilung ist. Das ist halt bei einer Speiseröhre alles schwierig, weil es auch schon Fernmetastasen gab in der Leber. Ja. Wie hat er es denn aufgenommen? Eigentlich ganz positiv. Er war halt schon immer ein lebensfroher Mensch. Und also die letzten Wochen, 2 Wochen, die ich jetzt hier war, ja, er hat sich eigentlich durch nichts unterkriegen lassen. Er hat auch nie aufgegeben. Und dadurch, dass er schon lange... Aber ihm war der Ernst der Situation vollkommen klar. Auf jeden Fall. Aber er war ein Kämpfer und hat noch versucht, doch noch zu kämpfen. Auf jeden Fall. Bist du der Einzige, das einzige Kind? Ja. Ja. Ein Einzelkind. Wie war denn dein Verhältnis früher so immer zu deinem Vater? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ein toller Papi und wir sind früher ganz viel zusammen weggefahren und auch heute alle 2 Tage miteinander telefoniert und alles. Und alles. Sehr, sehr gut. Warst du in der Todesstunde, in der Todesminute bei ihm? Nein. Ich bin am Dienstag und Vormittag war ich mit ihm noch bei seiner Chemotherapie und dann bin ich am Dienstagnachmittag zurückgefahren zu meinem Studienort. Und wie gesagt, dort war eigentlich noch alles so halbwegs in Ordnung. Und Dienstagabend, als ich dann angekommen bin, habe ich zu Hause angerufen bei meiner Mutti und die hat mir erzählt, dass er halt angefangen hat, mit Blut zu husten. Und am Mittwoch musste ich dann arbeiten und am Mittwochnachmittag habe ich dann wieder versucht, zu Hause anzurufen und konnte keinen erreichen, habe dann schon fast gedacht, dass er vielleicht im Krankenhaus ist oder irgendwas. Und dann gegen 5:30 ungefähr am Mittwoch hat meine Mutti mich dann angerufen, hat mir Bescheid gesagt und ich habe mich dann sofort in den nächsten Zug gesetzt und bin dann Mittwochnacht zu Hause gewesen. Und was für eine schreckliche Zugfahrt. 5 Stunden ganz ruhig. Furchtbar. Das heißt, die Mutter hatte dir gesagt, der Vater ist verstorben. Ja. Und dann gehst du in den Zug und fährst 5 Stunden Zug. Das ist natürlich die Hölle. Das ist die Hölle. Hast du ihn dann noch gesehen? Nein. Hast du ihn überhaupt jetzt noch mal gesehen? Ja, ich bin am Dienstag erst nach Hause gefahren, davor war ich 2 Wochen da zu Hause. Nein, ich meine jetzt, nachdem er verstorben ist. Nein. Und du bist jetzt bei deiner Mutter zu Hause? Ja, genau. Wie geht es deiner Mutter? Ganz schlecht. Fast 25 Jahre verheiratet. Ja. Das ist auch, seit ich letztes Jahr weggegangen bin, das ist auch eine schwierige Phase für Eltern, wie die dann damit klarkommen, dass das Kind weg ist. Und die sind so richtig aufgefüllt, sage ich mal. Die haben jedes Wochenende was zusammen unternommen und denen ging es so richtig gut und alles. War noch alles so stolz, dass ich Mittwochabend verstorben. Heute ist Mittwochmittag. Mittag und jetzt ist Freitagnacht, Freitag auf Samstag. Überlegst du, dass du ihn, ich weiß nicht, wo er jetzt im Moment ist, beim Bestattungsinstitut, dass du ihn nochmal angucken möchtest und besuchen möchtest? Ich muss sagen, als ich die Nachricht erhalten habe, habe ich sofort daran gedacht, dass ich das machen möchte, dass ich ihn nochmal sehen möchte. Hm. Und als ich dann hier war und mit meiner Mutter geredet habe und die mir das alles erzählt hat, wie das gelaufen ist, die Nacht über und so, dann habe ich für mich den Schluss gefasst. Nicht dadurch, dass ich einen Tag vorher noch da war, ich habe ihn noch gesehen, ich weiß, bei ging es ihm gut. Und dann ist es auch okay so, wenn du es so für dich entschieden hast, dann ist das gut so. Mhm. Will ich ihn lieber so in Erinnerung behalten. Ja. Noch früh nicht, wir hatten noch so viel vor die nächsten Wochen und Monate, trotzdem noch so viel geplant. Jetzt musst du natürlich deine Mutter unterstützen bei den Vorbereitungen, die anstehen, die Beisetzung, 1000 Formalitäten, die man erledigen muss. Und das ist das Schlimme, ja. Ja, das ist einerseits das Schlimme und andererseits ist es irgendwie auch insofern ein bisschen positiv, weil man einfach abgelenkt ist. Man muss sich darum kümmern und hier umkümmern und man ist abgelenkt einfach. Stimmt. Jetzt ist das so eine Nachtsituation. Du rufst ja in der Nacht an und die Nächte, glaube ich, sind immer die schlimmsten Zeiten, wenn man in so einer Trauer, in so einer Verzweiflung ist. So ist es, ja. Mhm. Hast du eine Freundin? Ja. Ja. Ist die auch jetzt da bei euch zu Hause? Nee, momentan noch nicht. Die ist noch an unserem Studienort, weil ich gesagt habe, du brauchst jetzt noch nicht kommen, weil jetzt hier alles schwierig und muss jetzt mit meiner Mutti erst noch nicht darum kümmern. Wir müssen das alles erledigen. Es ist ja auch so, wenn man Einzelkind ist, und das bist du ja, dass man dann natürlich auch die Hauptverantwortung auch für die Mutter trägt. Ne? Ja. Wenn du jetzt noch eine Geschwister hättest, könnte die euch gemeinsam drum kümmern. Aber so musst du es alles machen. Sie muss dich stützen und du musst sie stützen. Ja. Hast du mit deinem Vater noch irgendwas Verabschiedendes gesprochen in den letzten Tagen? Also natürlich, wir haben halt immer darüber gesprochen, dass man halt Vorbereitungen treffen muss, was so Bankangelegenheiten angeht und sowas. Mhm. Und eventuell ein Testament dann machen. Wir wussten ja, worauf es hinausläuft, aber wir wussten natürlich nicht, dass es halt von heute auf morgen passiert. Und da haben wir natürlich darüber nicht geredet. Ich bin am Dienstag abgefahren, habe mich ganz normal von ihm verabschiedet und gesagt, Vati, ich komme dann, wenn es jetzt läuft und dann muss ich erstmal nach Hause und dann komme ich nächste Woche wieder und dann geht's weiter. Und ich habe ihn auch bei jeder Chemotherapie begleitet in den letzten 2 Wochen und auch zu Hause, habe mich um ihn gekümmert, habe ihm zu essen gemacht. Wie plant ihr denn die Beisetzung? Habt ihr da euch schon Gedanken jetzt gemacht? Wahrscheinlich ja. Ja, also das ist alles schon erledigt. Die ist nächste Woche Donnerstag. Soll das so im traditionellen Rahmen laufen? Ja. Verwandtschaft dann. Und halt alle außerhalb. Wir haben hier bei uns im Ort gar keine Verwandtschaft. Die ist 150 Kilometer weit weg. Ja. Und der Bruder ist in Brasilien und sowas. Alles. Also sein Bruder. Sein Bruder, ja. Richard, das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Du bist ein junger Kerl und wenn man so früh schon seinen Vater verliert, das ist schon sehr traurig. Das ist sehr traurig. Und das wird auch noch sehr lange sehr traurig sein. Jetzt ist deine Aufgabe, dich um deine Mutter zu kümmern, ihr beizustehen. Kannst du denn jetzt die nächste Zeit dann auch bei ihr zu Hause bleiben oder musst du wieder an deinen Studienort? Ja, ich muss in 1,5 Wochen muss ich wieder zurück. Dann geht alles wieder los. Und ja. Gut, aber die nächsten Tage und so bist du dann bei Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Natürlich. Dann wünsche ich deiner Mama und dir wirklich viel Kraft für die nächsten Tage. Das mit der Beerdigung wird auch nochmal hart sein. Ja, und dann beginnt die Zeit, wo man sich bemüht, dass man das versteht, was passiert ist und dass man das realisiert. Das ist wahrscheinlich das noch gar nicht wirklich real für dich, könnte ich mir vorstellen. Man hat sich gerade mal mit dem Gedanken befasst, dass er halt jetzt so schwer krank ist und dass es wahrscheinlich nicht mehr lange Zeit ist. Dann einfach von einem Tag auf den anderen. Lieber Richard, alle Kraft und alles Gute dir und deiner Mutter. Dankeschön, du mir. Auf Wiederhören. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, unsere kostenfreie Nummer für euch oder mailt uns an domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Lutz und der ist 52. Guten Morgen, Lutz. Hallo Domian, grüß dich. Hallo. Lutz, was ist dein Thema? Mein Thema ist Domian, ja, das ist sowieso das Thema natürlich, Domian ist immer das Thema. Nein, es ging um Obama. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich war auch sehr überrascht und ich fange mal damit an, dass ich sagen wollte, ich habe gestern Abend überdacht, irgendwie, da ist doch noch ein Nobelpreis preisfrei. Und das ist doch der Friedensnobelpreis. Und ich habe komischerweise so, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich gedacht, das wird Obama. Ach, na, das ist ja verrückt. Wie kamst du denn darauf? Da hat ja nun niemand mit gerechnet. Ja, genau. Und das ist das Komische, dass ich da eigentlich ja, wenn ich jetzt wirklich logisch drüber nachdenken würde, würde ich sagen, ich habe da auch nicht mit gerechnet. Aber irgendwie, ich habe gedacht, er ist ja sonst keiner. Ja, quasi, also wissen wir ja vielleicht gar nicht so. Ich höre die Nachrichtenlage relativ viel. Ich höre relativ viel so Inforadio und sowas. Und ich habe mir gedacht, wer ist denn dazu dran? Und ich habe einfach irgendwie keine großen sensationellen Sachen gehört in der letzten Zeit. Und habe mir einfach gedacht, irgendwie, Obama könnte das schon werden, so, weil er ja so ein paar Sachen schon so ein bisschen angetrieben hat, so nach dem Motto, irgendwie, man sollte das mal mit dem Iran auch ein bisschen besser besprechen und so weiter. Und habe gedacht, Mensch, das könnte was werden. Also, und als es das dann wurde, habe ich mich gleich überrascht. Also bist du ein sehr feiner Beobachter, ein sehr feiner politischer und gesellschaftlicher Beobachter. Das muss man sagen, wenn du das wenn du in der Richtung spekuliert hast. Findest du das denn angemessen, dass er den Preis bekommt? Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Und zwar auf der einen Seite sehe ich so, dass ich denke, okay, er hat ja noch nichts wirklich gemacht. Also ist es nicht wirklich irgendwas gelaufen, wo jetzt plötzlich, ich sag mal, ich würde mal spinnen, wenn jetzt plötzlich die Israelis und die Palästinenser jetzt plötzlich sagen würde, wir haben jetzt Frieden und wir liegen uns in den Armen. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt, was natürlich so schnell auch nicht passieren wird. Das wissen wir beide, du und ich gleichzeitig. Ne? Aber irgendwie, ich habe schon gedacht, Mensch, der ist irgendwie doch irgendwie jemand, der zumindest sich drum bemüht. Er hat auch mit dem Iran zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen mal nicht irgendwie diesen ganz, ganz krassen Kurs weiterfahren, so nach dem Motto, irgendwie, wir hauen uns die Zähne ein und seid ihr denn wirklich denn atomar in der Lage, irgendwie euch jetzt uns jetzt tot zu machen oder was auch immer. Und das fand ich schon sehr, sehr wichtig. Also, weißt du, ich habe heute eine Sekunde darüber nachgedacht, als ich das dann auch gehört habe, wie, oder spekuliert, als ich das noch nicht wusste, wie er reagiert. Und dachte mir so ganz kurzfristig, cool wäre ja gewesen, wenn der gesagt hat, das ehrt mich sehr, liebes Komitee, aber ich nehme zunächst diesen Preis nicht an. Ich will erstmal was leisten. Und wenn ihr der Auffassung seid, nach meiner ersten Amtszeit, dass ich diesen Preis bekommen soll, dann nehme ich ihn an. Das hätte mich beeindruckt. Ich glaube auch, wie du es auch sagst, ich finde den auch gut, den Typ, absolut. Aber bisher hat er noch nicht viel gebracht. Er hat nur tolle Sachen gesagt. Da sind die Baustellen Nahe Osten, wie du gerade schon gesagt hast. Da ist Iran, da ist Afghanistan, wo es immer problematischer wird. Also ich fand es merkwürdig. Ich habe mich sehr gewundert darüber. Ich habe auch schon überlegt, will das Komitee jetzt irgendwie dadurch politischen Druck auf ihn ausüben oder die amerikanische Politik beeinflussen? Oder was steckt dahinter? Warum machen die das? Das wurde der Tagesschau ja auch schon unterstellt, dass quasi die Amis ein bisschen unter Druck gesetzt werden sollten, von wegen, bitte macht weiter so. Ne? Bitte macht's ja dann auch so, wie du es gesagt hast. Ne? Ja, genau. Also irgendwie die Geschichte, ich meine, was du jetzt gesagt hast, finde ich insofern auch relativ nah dran schon, denn er hat ja auch schon gesagt, weil eigentlich habe ich den ja gar nicht genau, hat er gesagt, ja noch gar nichts gemacht. Ja, ja. Ne? Und von daher finde ich das eigentlich, was du jetzt sagst, eigentlich relativ treffend. Und das ist im Prinzip ja auch das, was viele sagen. Mhm. Ich meine, gut, die Merkel hat natürlich sofort gratuliert. Ich meine, gut, das muss sie sowieso machen. Okay, das ist eine diplomatische Geschichte und sowas. Und so muss das sein. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, irgendwie, ich habe, soweit ich das alles verfolgt habe, im Rahmen des ganzen Weltgeschehens, sage ich mal so, wüsste ich jetzt auch niemanden, der im Moment irgendwie es besser verdient hätte. Und möglicherweise, ich spinne jetzt mal ein bisschen, hoffentlich mache ich jetzt kein Drama in weltpolitischer Geschichte, wenn ich jetzt sage, denen ist einfach kein besserer eingefallen. Ja, so einfach, glaube ich, ist es nicht. Also irgendein Kalkül, glaube ich, steckt schon dahinter. Egal, wollen wir nur hoffen, dass dieser Mann all das, was er an Visionen schon formuliert hat, dass er zumindest einen Teil davon umsetzen kann. Und dass dieser Präsident uns noch lange erhalten bleibt. Das ist, glaube ich, für die Welt, für Amerika, für uns in Europa, für alle ist es ungeheuer wichtig. Wäre absolut klasse, weil ich glaube schon irgendwie, ich meine, er hat ja nun wirklich nicht viel Spaß gehabt. Er musste nun wirklich genau in dem Moment irgendwie einsteigen, wo diese ganze Wirtschaftskrise da war. Ja, genau. Und dann musste er den ganzen Kram sich irgendwie um die Ohren schlagen lassen, so von wegen, jetzt mach es mal am besten. Vor allen Dingen, irgendwie, das muss ich dir echt nochmal ganz wichtig sagen, Domian, bitte ganz, ganz wichtig, auch wenn das jetzt nicht ganz zum Thema passt, irgendwie, diese Geschichte mit der Gesundheitsreform. Also, ich meine, wenn das wirklich in Ami-Land wirklich so ist, dass da alle möglichen Leute keine Gesundheitsversicherung haben, so wie wir es in Deutschland ganz normal haben, das geht doch gar nicht. Und ich verstehe es echt nicht mehr. Bitte, Domian, sag mir bitte was dazu, wie kann das angehen, dass da so starke Proteste sind gegen diese Gesundheitsreform, dass da mal jemand, dass da jeder mal wirklich gesundheitsversichert sein muss? Oder ist das jetzt nicht Thema? Nein, das ist jetzt nicht Thema und ich kann es ja auch nicht erklären, dass die so vehement dagegen sind und sogar Obama schon mit Hitler verglichen haben, was natürlich für, also man ist fassungslos, wenn man solche Karikaturen, ich habe das in einigen Zeitungen gesehen, ich weiß nicht, führt jetzt aber auch zu weit. Ja, klar. Ich glaube, sein Anliegen ist absolut richtig, dass er das will und was er vorhat. Da ist aber allerdings Hillary Clinton und die Clintons auch schon dran gescheitert. Wenn er das schafft in Amerika, ist das eine wahnsinnige innenpolitische Leistung. Ja. Wir beobachten es. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Lutz. Domian, ich danke dir. Ich habe noch eine kleine Bitte irgendwie. Du hast so immer so eine Uhr, auf die du immer drauf guckst. Ja? Wenn das Thema, also nein, Quatsch, Entschuldigung, wenn die Sendung langsam zu Ende geht. Ja? Das macht mich ganz jeck, wenn du immer auf diese Uhr guckst. Kannst du nicht mal irgendwie versuchen, diese Uhr so zu legen, dass sie in dem Teleprompter ist oder sonst was? Weil das macht mich völlig wahnsinnig, weil du sagst ja auch, manche Leute machen dich ganz jeck. Das würde ich dich einfach bitten, dass das irgendwie, das macht mich völlig wahnsinnig. Das ist eine andere, ich muss mich immer nach links, das erkläre ich mir im Radiohörer, ich muss immer nach links heruntergucken zu meinem Computer, da steht so eine kleine Uhrzeit und das ist für die Fernsehzuschauer ein bisschen irritierend, wenn ich immer hier hingucke und auf die Sekunden schaue. Heute musst du nochmal damit leben, Lutz. Okay. Wir versuchen es. Alles Gute. Ich wünsche eine Verbesserung und kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles Tschüss. Klar. Ciao. Danke dir, Domian. Tschüss. Mann, auf was ihr alles so achtet, dann darf ich da gar nicht mehr auf die Uhr unten gucken. Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich habe jetzt hier noch Marco. Und der ist 25. Hallo, Marco. Hallo, Domian. Ich freue mich, dich doch mal zu hören am Telefon. Um was geht's denn? Ja, ich habe ein Problem halt, eine Freundin zu finden. Und zwar muss ich noch vorneweg sagen, ich habe schon 2000 Mal bei dir angerufen, aber wirklich, bei dir ist wirklich immer, ja, da rufen die Leute millionenmäßig bei dir an, dass man auch wirklich immer jeden Abend hofft, durchzukommen. Hör mal, mein Lieber, komm zu Potte, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Gut, ja, ich suche halt eine Freundin und ich habe eine Behinderung und finde halt keine. Ich habe schon alle Zeit unternommen. Wie lange bist du denn schon solo? Ich bin 25, ne? Ich meine, also seit dem 12., 13. Lebensjahr. Ach, du hattest noch nie eine Beziehung? Nein, noch nie. Ach so. Ja, hattest du schon mal Sex? Nein. Auch nicht? Wie kommt's? Ja, wenn ich, ja. Bist du schüchtern? Wirkst aber gar nicht so. Nein, aber ne, so ich ne, so wenn ich das wüsste, dann ne, aber halt, weil wie gesagt, ich meine. Warst du ja schon mal? Lass mich fragen. Warst du ja schon mal verliebt? Ja, das schon mal. Ne, ich meine, okay. Und hast du dich so ein bisschen rangepirscht an das Mädel, in die du verliebt warst? Ja, ne, ich meine. Und was ist dann daraus geworden? Ach, gar nichts. Die eine, die hat mich im letzten Jahr verarscht, bedroht, und die habe ich auch erstmal angezeigt. Die will mit mir keinen Kontakt mehr haben. Ja. Naja, jetzt im Juli kam halt der Entschuldigungsbrief an, aber... Wie ist das denn so, wie würdest du dich äußerlich beschreiben? Ein durchschnittlicher Typ? Wie siehst du aus? Ich bin, 1,64 groß, schlank, sportlich, Also gesund, fit, ganz normal? Ja, also ich habe halt eine Behinderung, rechtzeitige Lähmung. Ach so. Das möchte ich auch nochmal den Zuschauern sagen. Ich finde, man sollte in der Öffentlichkeit auch mal so ein bisschen auch mal auf die Leute, die mit Erwähnung nochmal zugehen. Absolut. Die beißen nicht, weil ich muss sagen, die Junghühner von heute, es tut mir leid, dass ich das aussprechen muss. Erstmal fällt die Schminke in der Fresse und dann wollen sie vielleicht noch hier so einen Macker, der Millionen in der Tasche hat. Und ich finde, man kann das auch ohne Geld machen. Ich meine, klar, müssen wir reden. Marco, glaubst du, dass deine Behinderung, deine halbseitige Lähmung, dass die ein Grund auch ist, dass die Frauen eher so zurückschrecken bei dir? Kann das sein? Doch, ich glaube schon. Ich habe mich schon hier bei diesem Portal geharzt wird und so angemeldet. Und naja, gut. Und jetzt habe ich mich mal wieder heute angemeldet und... Aber du bist so beweglich bist du. Du kannst gehen. Du sitzt nicht im Rollstuhl. Ja, ne? Du kannst dich bewegen. Du kannst rausgehen. Ja. Das ist kein... Gehst du denn auch oft so auf die Rolle? Also es ist so, bei mir, ich bin arbeitssuchend und da habe ich nicht das Geld dazu. Aber ich denke mal gesehen, wenn ich eine kennenlernen würde, oder ich weiß ja nicht, wenn die Zuschauer gerade zuhören, meine aus Niedersachsen und die sagen, okay, die möchten mich kennenlernen und könnte gerne mal die Rufnummer weitergeben. Wo wohnst du denn in Niedersachsen? In Northeim wohne ich. In Northeim? Also zwischen Hannover und Göttingen. Verstehe. Ist nur Ne? Marco, ich muss jetzt auf meine Uhr gucken. Lutz, oh, entschuldige bitte. Die Sendung ist gleich rum. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Einverstanden? Okay, ja. Bis okay. gleich. Tschüss, Marco. Okay. Ciao. In der Technik Uwe Petersen und Axel Düllmann. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr. Bis